SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Cal Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ja, jetzt habe ich doch letzten Freitag so eine schöne sommerliche Sendung gemacht. Und was passiert heute? Rasch. Tiefster Winter. Naja, kein Problem. Wir machen es musikalisch für die Welt. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst es, ein Virus. Das ist Mental X Electronic, der Mental X, das bin ich, Electronic. Naja, so wird die Sendung tönen. Und heute zu oben ganz frei nach dem Thema Scopes and Memories. Ich habe brandneue Sounds mitgebracht aus Kanada, genauer gesagt vom Hobo, vom Richie Horton entdeckt worden. Dort macht er beim Richie Horton auf Minus Music macht er näher Techno, aber er ist zum Beispiel auch auf Hot Creations unterwegs. Dementsprechend ist er ein bisschen hausiger. Heute zu oben präsentiert er seine neue Scheibe, die er auf dem spanischen Label Suara gemacht hat. Und das ist ein absolut geiles Acid House Brett. Vito bringt hier Tracks vom neuen Album von Alessandro Tigra. Und wenn du jetzt überlegst, wer ist das jetzt schon wieder gesehen? Ja, ist längere Zeit ruhig gewesen. Ist ein sehr junger Herr, und zwar aus Holland runter entdeckt worden. Und vor allem richtig gepusht worden ist damals vom Sepp Dash auf dem Label Tetsuko. Jetzt hat der Alessandro Tigra ein Album draussen. Und davon möchte ich die heutige dreistündige Reise mit einer wirklich äußersten Karte schieben, nämlich die wunderbare Ellen Alien aus Berlin meldet sich ebenfalls mit einem neuen Album zurück an den Start. Und ja, ich liebe Ellen Alien und das seit den frühen 90er Jahren. Sie hat mal in einem Interview gesagt, ihre Musik ist oftmals sehr reduziert, weil sie möchte, dass die Leute während dem Tanzen noch Ideen und Fantasien können entwickeln. Das lassen wir doch einfach so stehen. Das ist brandneu, das ist von der Ellen Alien und der Track heisst Stormy Memories. Schön reisig mit. Viel Spass. We'll be right back. einfach der Man of the Moment. Was er zur Zeit anlenkt, wird zu Gold. Und als er wortwörtlich letzte Woche hat er diesen Track zum ersten Mal vorgestellt. Ist am gleichen Tag noch released worden, also letzten Freitag, ist der Patrice Bäumel aus Holland, gebürtiger Deutscher. Und das ist seine aktuelle Scheibe Glutes. Und innerhalb von 3 Tagen in eine Top 10 von der DJ-Charts eingestiegen. Zu Recht. Patrice Bäumel ist einfach geil. Thank you. müssen recht schmunzeln, wo ich diese Woche das neue Alessandro Diga-Album bekommen habe. Einen Track hörst du jetzt gerade hier davon, und zwar «Sky are crying». Auf Manuel Music kommt das dann Mitte Juni raus. Und im Pressetext hat man so Begriff und Genre verwendet, wie zum Beispiel Ambient House. Und insbesondere bei Ambient House kann ich wirklich müssen lachen, weil das ist ein Begriff, den ich seit 1992 nicht mehr gehört habe. Damals hat man so die ersten Chill-Out-Sachen so rings um KLF. Die hat man so Ambient House genannt. Und dass ausgerechnet der Begriff jetzt wieder auftaucht, spannend. Auch wenn es mit dem alten Ambient House nicht mehr allzu viel zu tun hat, soll einfach so seine Deepness und das bisschen der relaxte Groove sehr wahrscheinlich definieren. Das ist der Alessandro Digas mit «As Guys Are Crying». Wunderschönes Album. super erfolgreich. Okay, Jeremy Orlando wird zum Beispiel gepusht von Eric Pride, so bei Pride Up Music. Der Christoph wird unter anderem gefördert von Dave Seaman auf Zelator. Und beide sind zurzeit wirklich sehr, sehr, sehr innovative Tracks produzieren auf wirklich allen Labels. Liquid hat jetzt einfach gedacht, naja, okay, das sind im Moment zwei Shootings da, nehmen wir sie doch mit auf einer EP gerade gleichzeitig. Sie hat sie zusammen ins Studio geschickt und das ist das Resultat. Christoph und Jeremy Orlando mit The Last Dance, brandneu auf Bedrock Music. House oder einfach Techno 3.0. Der Typ ist einfach wirklich Avantgarde und einfach seiner Zeit voraus. Affekt ist das aus Spanien. Sehr renommierter Label-Owner, und zwar von Syncopat Music. Er ist unter anderem dafür verantwortlich gewesen, dass der Dosem so grandios können mit seiner Karriere starten, weil er ist der gewesen, der als allererstes die legendäre Single 2006, nämlich vom Dosem Beach Kisses, released hat und ihn natürlich dann auch gefördert hat. Jetzt ist der Label-Chef selber wieder mal dran. Das ist SIB Neu, das ist der Affekt mit Legacy. Goats and Memories. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic Dove SRF Virus genannt. Heute oben präsentiert noch brandneue Sounds auch vom Kanadier, vom Hobo, wo ja eigentlich so aus dieser Richie Hawtin-Szene rauskommt, respektive er hat natürlich auch dort schon seine Tracks released, nämlich auf Minus Music, das ist das Label von Richie Hawtin. Diesmal geht er fremd und zwar zum Koyu auf Aswara Music, ein sehr delicious Acid House erschieben. Weiter hat er brandneue Sounds noch von Alex Nickmann aus Berlin und da haben wir was vom Volker Herrmann und zwar auf Mirabelis. Wenn ihr nicht alles wisst, dürfte das ein Label sein vom Erdi Irmak aus der Türkei. Hey, schönes Wochenende. Motion for Goose. Noch nie gehört von diesem jungen Künstler, aber er macht sehr, sehr feine Musik. Eigentlich die perfekte Sonnenuntergangsplatte und da wären wir ja auch zeitlich so in etwa dran. Gut, das ist natürlich das Problemmoment in einem Club in der Schweiz. Das wettertechnisch sieht jetzt ganz gruselig aus. Was soll's, ich hoffe, du hast dich irgendwo in die Wärme gesetzt, hast den Sound anständig Leute aufgeregt, am Wochenende soll es ja besser werden. Und hey, apropos Wochenende, Oliver Kolecki ist morgen so oben in Basel, nämlich im Nordstern. Mehr Party-Tipps natürlich online auf srf.ch/mentlex. Branson aus Berlin, und zwar vom Label Ein Musiker, mit Namen schon seit von Ein Musik produziert, von Sebastian Léger. Das Stück heisst «I Need You More». Zum dritten Mal heute oben mit dabei und ich lieb's. Thank you. absoluten Underground-Ikonen, das klappt ja nur in den wirklich seltensten Fällen. Zum Beispiel beim Eric Prydz hat es so Simon. Er ist ja äußerst erfolgreich gewesen mit einem Nummer 1 Hit, und zwar europaweit. Und dann ist es ein bisschen gegangen, etwa 1,5 Jahre, und dann hat er sich im Underground auch eine riesige Fanbase können aufbauen. Genau das gleiche beim Martin Roth. Entdeckt und gefördert von Paul van Dyk auf dem Label Abandoned hat er so 2004, 2005 und 2006 wirklich so die ganz, ganz grossen Rave-Nummern produziert. Irgendwann hat Martin Roth aber dann gefunden, nein, irgendwie hatte ich es, es muss etwas anderes an. Und langsam, innerhalb von 2 Jahren, hat er seinen Sound gewandelt. Inzwischen ist er ein echter House-Superstar und er released regelmäßig auf wirklich sehr renommierten Labels, wie zum Beispiel Mobile oder Anshuna Deep. Und es ist eine Zeit lang ein bisschen ruhiger gesehen. Das ist Martin Roth, seine neue Scheibe. Heißt jetzt Ahead of Time. Du hörst Mentally Exelic, Tronic hier auf SRF Virus. Heute ganz mit dem Thema Scopes and Memories. Es gibt noch brandneue Sounds vom Techno-Hero von Hobo aus Kanada. Wieder hat er noch Sounds aus Berlin von Alex Nickemann. Und auch die heutige Sendung kannst du selbstverständlich gratis downloaden. So ab dem 11. steht sie als Podcast parat auf srf.ch/mentlix. Und selbstverständlich ist sie dann auch so ab Mitternacht auf iTunes parat. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Thank you. Locker ist das aus Italien, und zwar mit After 10 Years. Er produziert einfach seit gewisser Zeit wirklich auch so die absolute Primetime-Knallo. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, wo kriegst du morgen so einen exakt sättigen Sound? Klar, da gibt es keinen Weg an Basel vorbei, respektive zum Olivo Kolecki. Wo und wie und was da genau so passiert, das erfährst du hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Vor gut einem Monat hat er ein exklusives neues Olivo Kolecki-Album vorgestellt, «The Arc of Attention», magst du dich vielleicht erinnern. Ich glaube, nächste Woche kommt es jetzt endlich raus. Dementsprechend ist er gerade auf einer Welttournee. Morgen oben ist also der Labelchef von «Stil für Talent» in Basel, und zwar auf dem Schiff. Du kannst aber als Alternative natürlich auch noch in Berner Dachstock. Die haben ja auch morgen oben wieder ein Line-Up zusammengestellt. Unter anderem bekommst du den André Lodemann, die Jonas Saalbach und den Rob Hess. Das heisst, musikalisch wird es extrem cool, leicht technoid und stellenweise sogar ein bisschen spacey. In der Härterei in Zürich hast du morgen ein Geisser, das heisst eher so minimal Techno. Während dem Hive bekommst du morgen so ein feinste Tech-Haus vom Paco Roscoe. We'll be right back. Bye-bye ist das mit Hanpara of Lightning. Ist ein super Label vom legendären und alten ehrwürdigen Bonsai Music. Und wenn mir der Track so gut gefällt, habe heute hier oben zum zweiten Mal mit In The Rotation. Der nächste Herr ist der Maxim Dark. Im Moment noch so ein bisschen kein Tipp, aber das wird sich im Bälde ändern, weil er ist unter anderem auf Ideal Audio im Label von Oliver Huntemann unter Vertrag. Und wenn jetzt findest, und wer zum Typ ist der Oliver Huntemann? Das ist der Typ, der 1993 Love Stimulation produziert hat. Angeschrieben ist dann allerdings mit Paul van Dyk. Naja, das war einfach eine kleine Anekdote. srf.ch/mentlix. Da findest du weitere Hintergrundinfos zum Nachtleben, natürlich Playlisten, und du bekommst natürlich dann auch den Podcast zum gratis Downloaden dort und auf iTunes. Check's aus. Irgendwann hat der Labelchef der Koyu gefunden, nö, House langweilt mich, ich mache jetzt eine Trance. Damit hat er für einen kurzen Diskussionsstopp gesorgt, aber er hat dann Hilfe gekriegt, und zwar von Oliver Kolecki, der auch gefunden hat, mein Gott, jetzt sind es nicht so schwierig mit dem Begriff Trance. Hypnotische elektronische Musik ist einfach nichts anderes. Und weil nur der Name Trance schlecht besetzt war von den 90er Jahren, whatever. So, auf jeden Fall, jetzt setzt der Koyu zur Zeit hat er gerade seine Techno-Phasen. Und hier, das zum Beispiel mit dem Künstler, hier, mit dem Art Bad, das Stück heisst natürlich auch noch passenderweise The Trip, und ist vor genau zwei Wochen eben auf Aswara Music rausgekommen. Gerade danach bekommst du die neue Hobo. Das wiederum ist der kanadische DJ und Produzent, entdeckt von Richie Hotting, und der produziert jetzt ebenfalls bei Aswara Music. Und das ist äußerst heavy, aber geil. Und überraschend, gerade als nächstes die neue Hobo. Thank you. Thank you. Du hörst SRF Virus, das ist Mentlix Electronic Distance Magazin seit über 17 Jahren. Und heute sind wir eher so diese Technologie unterwegs. Das hier kommt aus euch, der Rachel, auf dem Alex Stein, der Challenger. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Track. Kevlar ist das mit Mongoose. Ich weiss nicht genau, wenn ich da hier auf und ab spiele. Aber ich nehme an, etwa so zwischen 2006 und 2008. Hinter Kevlar steckt sich natürlich der Großbritannier, sprich der Engländer, der DJ Sascha. So, die heutige Sendung Scopes and Memories mit brandneuen Sounds von der Ellen Alien, von Hobos, vom Alex Viga und natürlich auch von Alex Niggemann. Das und noch vieles mehr bekommst du in einer guten Stunde zum Gratis-Downloaden als Podcast und zwar auf srf.ch/mentlix. Ab Montag findest du natürlich dann auch noch Playlisten online. Hintergrundinfos hast du jetzt schon und mit Podcast kannst du natürlich jetzt oben auch als Mental X Electronic kostenlos auf iTunes abladen. Wir hören uns wieder und das würde mich natürlich sehr freuen. Am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder frei live hier hinter den Turntables im Studio am Umschaken und eher die neuesten Sounds präsentieren. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht und genieß das Wochenende. Ciao, ciao.